Dann zeichnet ja auch, der zeichnet auch schon, mein Gott. Ja, dann begrüße ich euch heute am 22. April. Das Jahr ist unglaublich schnell schon wieder. Und zwar das 2021er. Begrüße ich euch zur Vorstandssitzung. Ist irgendwas eine 12. Sitzung, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall eine ganze Menge schon. 20:35 Uhr. Wir sind hier versammelt. Vorstandssitzung habe ich schon gesagt. Wir sind beschlussfähig mit 5 Menschen dabei. Es hat sich jemand aufgedrängt, mir irgendwie zuzumuten. Und auch, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall soll ich hier die Sitzungsleitung machen. Insofern niemand von euch widerspricht, versuche ich das nochmal. Okay, ich versuche mein Bestes zu geben und wenn da irgendwas nicht passt, bitte melden. Wir haben ein Protokoll dankenswerterweise von Isan nicht nur das Pad vorbereitet für die heutige Sitzung, sondern eins vom letzten Mal gemacht. Ich gehe davon aus, ihr habt da einen Blick reingeworfen, mindestens, und könnt mir sagen, ob da irgendwas zu ändern ist oder was es damit auf sich hat. Alles super. Alles gut. Keine Einwände. Das von heute hätte ich ganz gerne noch mal als Link. Daniel, bist du auch schon da? Ja, ich bin da, aber wie gesagt, ich höre euch teilweise etwas abgehackt. Okay, hast du denn in das Protokoll geguckt vom letzten Mal? War das okay? Kurz drüber geschaut, soweit in Ordnung, ja. Okay, das habe ich auch. Vielen Dank. Dann ist das einstimmig so beschlossen. Genau. Und dann kommen wir jetzt schon wieder zu den Berichten. Mein Gott, das geht ja rasend schnell hier. Ich habe wieder an POLGIF-Sitzungen teilgenommen. In Vertretung für den politischen Geschäftsführer. Wobei es gesagt wurde, Herr, du bist da immer noch gerne gesehen. So ist das nicht. Ne? Glaube ich gern, nur andere Verpflichtungen. Ja, schon klar. Dann, was habe ich noch gemacht? Die Sonntagssitzung, Arbeitssitzung, Arbeitstreffen vom Vorstand, die wir seit einiger Zeit machen, um diverses Gedöns, was so zu organisieren ist, zu organisieren. Obwohl wir immer noch so viel zu tun haben und so viele alte Sachen abzuarbeiten haben. Dann, glaube ich, war ich beim ersten Kandidatentreffen, wobei das ja nicht der Vorstandsjob ist, da war ich Kandidat. Und dann war ich bei einer BUFO-Sitzung. Ich glaube, das war auch jetzt in den letzten 2 Wochen, oder? Ich glaube schon. Und ja, in dem sonstigen Verwaltungskram. Was das, was mir gerade einfällt, glaube ich. Ich schreibe das jetzt nochmal auf. Und dann könnte Badi weitermachen und wenn es Fragen von Anwesenden gibt, dann bitte danach en bloc am besten. Genau so sehe ich das auch. Danke, Frank. Also, ich habe mich um die Schatzmeisterei gekümmert. Eigentlich sind vor einer Stunde die VKV-Budgets bei mir eingegangen. Die wollte ich eigentlich heute Abend nochmal veröffentlichen. Wird halt einen kleinen Moment später, sage ich es mal so, bis die Umsetzung fertig ist, weil von Excel auf Pad ist immer halt so ein Ding. Ich musste mich um ein paar Umsätze kümmern im Land. Egal. Vergessen wir das mit der Schatzmeisterei. Die sonntägliche Arbeitssitzung, die hat auch Frank besucht. Ich war Unterstützungsunterschriften sammeln und ich lasse sie verwalten, weil das macht unser Martin in unserer LGS und das hat er ganz hervorragend im Moment gemacht, weil wir haben seitens des Landes Anfragen auf Zusendung von Formularen. Und das wird gerade bei uns in der LGS getan. Die werden versendet. Rückläufer noch nicht so viele. Wir haben eben mal getippt, so 25 bis 30 Rückläufer erst. egal, lass mal Montag abwarten, dann zählt Martin das Ganze. RT ist logisch, diverse Telefonate, auch auf Erlebung im KV Bielefeld, die treten wieder ein, die ausgetreten sind. Tief Mumble, LPT Orga. So, und dann kommen wir zu einem spannenden Thema. Da kann ich später noch ein bisschen mehr zu sagen. Wir haben einen möglichen akuten Termin. Da sind morgen die technischen Details zu klären für den 12. und 13.06. in Hamm. Das wäre fußläufig direkt gegenüber dem Bahnhof, ein Gebäude der IHK. Und ich habe wahrscheinlich noch 1000 Sachen vergessen, die ich noch getan habe. Vielen Dank. Bei Fragen, Fragen. Gut, Reinhard, ich sehe dich jetzt im Sprechenraum. Dann doch jetzt, weil wir hatten ja nicht gesagt, nachher im Blog, wenn wir alle durch sind. Ist das okay? Ich wollte nur sagen, eine Unterschrift kriegst du morgen, Carsten. Ja, danke schon mal dafür. Machen wir einfach weiter in der Reihe. Jo, ich glaube, ich bin dran. ja, also ich habe auch die WUFO-Sitzung besucht, die ja kontrovers diskutiert wurde und auch sehr, sehr lange ging, und zwar wirklich sehr, sehr lange. Also ich flug ja schon manchmal über unsere Länge, aber das war heavy. Ich war ebenfalls auch noch Wahlhelfer bei der Auszählung der Briefwahl. Ich glaube, das haben alle oben dann noch vergessen mit dabei. Die waren nämlich auch in den letzten 2 Wochen, aber da war auch der Restvorstand natürlich auch noch vertreten und auch vorhanden, was ich auch sehr, sehr gut fand. Es gab zwischendurch ein paar Gespräche in Bezug auf Barrierefreiheit beim BPT, da war ich aber eher nebenher dabei, aber ich denke mal, da könnten wir auch bestimmt was noch dran tun und wir können auch vielleicht davon auch profitieren, auch als Land. Ich habe auch noch meiner Aufgabe als Landesbeauftragter dafür auch PRM-Zugänge und Redmine-Zugang auch beantragt, letzteres sogar gerade eben. Dankeschön. Bitte. Stopp, dann darf ich jetzt? Immer gerne. Ja, ich habe aber eigentlich nicht viel zu berichten, weil eigentlich habe ich nichts groß gemacht aus gesundheitlichen Gründen. Aber schön, dass du da bist. Das ist ja eine Ehre hier, den Abschluss zu bilden der Vorstandsrunde. Tatjana, wenn du möchtest. Oh ja, das Beste zum Schluss. ja, Tickets bearbeitet. Genau das. Tickets bearbeitet, bisschen Korrespondenz, thematische Arbeit zum Thema Barrierefreiheit, Arbeitssitzung und ich war auch bei der Auszählung. Jo, danke sehr. So, und jetzt die Frage, gibt es Fragen an den Vorstand zu dem gerade Berichteten? Da ist der ISF, bitteschön. Ich bin mal böse, warum kriegt jetzt der PolGF PAM und Redmine Zugang? Das kriegt nicht der PolGF, das kriegt der Landesbeauftragte, der die Accounting-Zugänge beim Bund beantragen muss. Ist das Accounting-Zugänge, okay. Es muss in jedem Bundesland eine Person geben, sinnvollerweise, sonst wird ja der Bund verrückt, der sich halt dann für das Bundesland um diese Sachen kümmert. Alles verstanden. Schön, wenn wir helfen konnten. Weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann danke für eure Mitarbeit. Kommen wir zum Bereich Statistik. Da hat Bali ja gerade schon gesagt, da kommen noch ein paar Zahlen rein. Diesmal wirklich. Ist auch so, ne? Test. Bali? Ja, ich muss das gerade rückgängig machen, was ich gerade verbrochen habe im Dings im Pad. Kannst du das gerade rückgängig machen, Isan? Was ich da kaputt gemacht habe? Ich habe gar nicht mitgekriegt, wo hast du was kaputt gemacht? Zeile 88. Bei den Terminen. Da habe ich was reingepostet und das an der falschen Stelle. Wie bitte? Also, komme ich zum Thema Statistik. Hört ihr mich noch? Ich bin hier irgendwie... Ja, gut. Also, Kontostände habe ich heute Abend nicht. Eigentlich sollten jetzt die VKV-Bestände da sein, aber das wird nachgereicht. Okay, dann hatte ich das eben ein bisschen missverstanden. Okay. Gut, kommen wir zu Terminen. Da fehlen aber welche, muss ich sagen. Da fehlen zum Beispiel die Sitzungen, die die Witten macht, AV und KPC, sage ich schon. Mein Gott, MV, NLP Ruhr und so weiter. Das heißt, wenn ich die jetzt gerade nicht vorliegen habe, was so der Fall ist, ich weiß nur, dass sie stattfinden Anfang Mai, dann haben wir es gerade nicht, oder? Nochmal bitte, was suchst du? Die Mitglieder und AV, mein Gott, bin ich jetzt gerade kompliziert. Kreismitgliederversammlung, Witten, NLP Ruhr und Aufstellungsversammlung. NLP Ruhr am 8.5. und Heinsberg 11.5. Jupp. Für NLP Ruhr war das ja nicht nur die AV, sondern eine Mitgliederversammlung direkt mit, ne? Genau. Und Heinsberg, glaube ich, nur die AV. Genau. Daniel, kannst du das bitte eintragen? Ich bin hier gerade noch am rumfrickeln. Ich versuche es, wenn es funktioniert diesmal. Manchmal löscht mein Text irgendwie selber wieder. Immer diese IT-Menschen. Gut, das waren jetzt Termine, die mir noch aufgefallen waren. Ich weiß nicht, hat jemand anders noch was? In Mettmann, Felbert wird auch noch überlegt, aber ein Termin steht da, glaube ich, noch nicht fest. Also für eine AV. Naja, weiß ich nicht, ob uns das jetzt angeht, aber am 8.5. beginnt eine BUFO, Bundestags- UFO, also BPT, so war die. Ja, stimmt, das können wir auch eintragen, macht durchaus Sinn. So, ich war so frei und habe euch zwei Termine auch noch reingehauen. Die zwar erst morgen offiziell verkündet werden, aber schon feststehen. Okay, aufhübschen kann man ja noch. Damit alle mitkriegen, wenn es nicht gelesen ist. Am 6.5., also noch vor eurer Entscheidung, muss der Schatzmeisterclub entscheiden, ob nochmal das Budget für die Bundestagswahl erhöht wird. Und am 13.6. ist der letzte Termin für die Auslösung der Sammelbestellung zur Bundestagswahl. Okay, danke für die Termine, allerdings sind das natürlich welche, die eigentlich ja auch also mehr für die Verwaltung, möchte ich jetzt nicht sagen intern, wir sind ja transparent, aber die Terminübersicht hier ist so die für die allgemeinen interessierten Piraten. Aber anyway, jetzt stehen sie da und gut ist. Danke. Aber die Von Witten stehen noch nicht. Na gut, okay. Kriegen wir irgendwie noch hin. Kommen wir zu den Anträgen. Zeile 88, folgende. Wir hätten... Was? Gab es Widerspruch? Frank, du möchtest was sagen. Nee, du warst noch da. Okay, alles klar. Ich gucke jetzt gerade hier bei dem Antrag. Haben wir den nicht im Urlaub beschlossen gehabt? Ja, aber wie bei vielen anderen Anträgen haben wir das nicht durchgestimmt. Und deswegen landet der wieder bei uns. Okay, aber ich weiß, dass ich ihn schon abgestimmt habe. Okay, dann stell mal kurz vor, weil du ihn gestellt hast, bitte. Selbstverständlich. Also ich habe die Einrichtung eines Budgets vorerst, also in Höhe von 3.000 Euro zur Versendung der Formulare, zusammen von Unterstützungsunterschriften an Kreisverbände und Büropiraten für die Zulassung der Bundestagswahl 21 gestellt. Da ging es ein bisschen quer, weil wir machen das ja alles postalisch, aber drin sollten auch Auslagen der Personen beinhaltet sein, die sich um die Bestätigung der UUs in Städten und Gemeinden kümmern und das Ganze auch an die LGS wieder senden. Weiterhin beinhaltet das Budget die Portokosten der an uns versendeten Formale mit dem Vermerk Gebühr bezahlt Empfänger. Davon gibt es mittlerweile reichlich. Genau, und du bist, hatten wir ja schon kurz darüber gesprochen, bei der Kalkulation von 2000 notwendigen Unterstützerunterschriften ausgegangen. Ich habe noch nichts anderes gehört, von daher ja. Genau. Und zu dem Punkt Auslagen für Personen, die sich kümmern, das war ja auch ein Punkt, der kommt nur eventuell, weil solange wir Zeit genug haben, machen wir natürlich auch die Versendung für die Bestätigung der Unterstützungsunterschriften postalisch von der LGS aus an die jeweiligen Wahlämter. Haben wir auch schon drüber gesprochen. So sieht es aus. Das genau. Da ich denke, dass es auf jeden Fall preiswerter wird, aber eine Nichtzulassung zur Wahl beziehungsweise eine, wie auch immer, Versuche, Unterschriften auf dem Marktplatz zu sammeln zu dieser Zeit, auf jeden Fall ein teureres Vergnügen sein könnten oder sein werden, denke ich mal, ist das angemessen und habe dafür gestimmt. Und wenn es keine Rückfragen gibt, das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich die Abstimmung aufrufen. Wie machen wir das wieder von oben runter? Oder nee, fangen wir doch diesmal beim Besten an. Dafür. Ich bin auch dafür. Dafür. Ich fliege immer wieder raus. Kann irgendjemand einspringen? Ja klar, ich schreibe mit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu hören war, dafür. Auch dafür und dann ist das einstimmig. Genau. Da reicht dann auch, wenn man einstimmig hinschreibt. Aber wie du möchtest. Ich will nichts gesagt haben. Kommen wir zum nächsten Antrag. Der ist in der Zeile 119. Die Nummer ist 460156. Diesen Antrag habe ich selber gestellt, deswegen stelle ich den kurz vor. Und zwar war es so, bei dem ersten Kandidatentreffen, was wir hatten, habe ich so auf den Bildschirm geguckt. Ja, das war natürlich ein virtuelles Treffen und habe gesehen, dass doch das sehr unterschiedlich aussieht, die Bilder, wo die einzelnen Kandidaten jeweils gerade sich befinden. Arbeitszimmer, Wohnzimmer, was auch immer. Und gleichzeitig auch, als bei der Technik da das ein oder andere Mal gehakt hat. Und dann habe ich gesagt, wir wissen natürlich nicht, im Sommer gibt es die heiße Phase für Podiumsdiskussionen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn auch wir Piraten vertreten sind. Nicht nur wünschenswert, da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Und das wird auch passieren, dass wir irgendwo vertreten sind. Und bisher kann man ja in keinster Weise sagen, dass ob die dann real stattfinden oder auch immer noch virtuell. Ich gehe mal davon aus, dass die Kandidaten auf jeden Fall das ein oder andere virtuelle Meeting haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Kandidaten der Piratenpartei, nicht nur die in NRW, sondern auch die im Bund, alle sollten sich eigentlich professionell präsentieren. Den Wählern nicht nur in Natura, das sowieso, aber halt auch im Netz. Und da das beim Mumble ja nicht so weiter auffällt, aber bei einer Videogeschichte schon, ja, war der Gedanke zum Beispiel für so einen Backdrop, so einen Hintergrund zu sorgen, so ein Roll-up. Und dann ging es weiter, vielleicht auch die ein oder andere technische Lösung zur Verfügung zu stellen. Da hatte ich leider bisher nicht die Gelegenheit, mit Daniel drüber zu sprechen, was noch irgendwo im Lager ist. Das wäre natürlich zuerst zu nutzen. Aber dann auch möglicherweise das eine oder andere anzuschaffen und den Kandidierenden, muss ich mich dran gewöhnen, will ich auch, leihweise zur Verfügung zu stellen für die Dauer des Wahlkampfes. Und das muss dann natürlich dann sorgfältig behandelt werden und zurückgegeben werden. Also da wird es konkret um so Speakerphone-Geschichten gehen oder also ein Stativ für einen Laptop, damit die Kamera höher ist, solche Kleinigkeiten. So, und deswegen, dafür habe ich gesagt, brauchen wir ein Budget. 1500 Euro, denke ich mal, Maximum. Mehr sollte das nicht sein. Und wie gesagt, alles ist nur zur leihweisen Überlassung gedacht für die Dauer des Wahlkampfs. Es gibt keine fertige Kalkulation, was jetzt im Einzelnen notwendig ist. Wie gesagt, Abstimmung mit Daniel müsste noch passieren, was wir vorhanden haben. Und es müssen noch bei einem Einzelnen geklärt werden, wer überhaupt genau welches Problem hat. Aber es gibt auf jeden Fall einige Dinge zu korrigieren. So, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen lang, aber darum geht's. Gibt es dazu Fragen? Ja. Direkt Rückmeldung von mir. Dann erst die Rückmeldung von Daniel. Also wir haben 4 HD-Webcams, von denen ich allerdings momentan selber auch eine zum Testen benutze. Und Headsets oder etwas in der Richtung haben wir gar nicht. Ja, ist ja schon mal was. Und auch das ein oder andere kleine Stativ dazu, um so eine Kamera hinter den Laptop zu machen oder sowas. Also haben tun wir da in die Richtung momentan jetzt nur 2 Kamerastative. Ansonsten haben wir da in die Richtung auch nichts groß. Okay, aber die Liste wollten wir jetzt gar nicht machen. Die machen wir dann, aber ist schon mal gut, dass ein bisschen was da ist. Und ja, so viel wird, wie gesagt, auch nicht benötigt. Ich glaube, der Hauptpunkt sind die Hintergründe. Und da gibt es aber auch schon eine Initiative, dass sich Menschen Gedanken machen wollen, was denn da überhaupt drauf ist. Das heißt, ja, da haben wir noch ein bisschen Denksportaufgabe. Gibt es sonstige Fragen noch? Frank. Ja. Oder Walli war zuerst und dann Frank im Sprechraum. Also, Nummer uno, ich habe selbst von Javra gedöns. Also, Quatsch. Also lassen wir das mal mit technisch möglich und bedienen. Das ist das eine. Das andere ist, wer kümmert sich federführend darum? Das ist erstmal das Erste. Also, wer spricht mit Daniel? Was haben wir? Was brauchen wir? Wie viel kostet es? Wer holt Angebote ein? Und so weiter. Das werde ich nicht tun. Wenn sich jemand findet, bitte gerne. Da ich das angeleiert habe, würde ich das in Verbindung, also zusammen mit Daniel machen, wobei Daniel mir nur sagen muss, was er hat und ob es passt. Ich denke, dass ich dann auch bei der nächsten Kandidatenrunde dann nochmal eine genauere Aufstellung mache, wo was nötig ist. Das wäre jetzt hoffentlich dazu beantwortet. Und Frank, bitte. Ja, ich wollte nur kurz wissen, du hast eben gesagt, jemand hat die Initiative für das Layout schon ergriffen. Wer ist das? Für die Displays? Person habe ich jetzt nicht. Das ist, weil ich das im Bund auch angesprochen hatte, da auf fruchtbaren Boden gefallen. Und das müsste ich jetzt nochmal beim Gestaltungsteam nachhören, wer da was machen wollte. Okay, das heißt, du bist schon mit dem Design-Team, mit dem Design eventuell, dass es dann halt Piratenpartei und nicht Piratenpartei NRW nachher draufsteht, ne? Nein, darum geht es jetzt gerade nicht. Also es gibt überhaupt keinen konkreten Vorschlag. Wenn du einen konkreten Vorschlag machen willst, gerne. Und es geht um die Bundestagswahl. Ja, ja, deswegen ja. Nur eine Frage, weil der Daniel das nicht gesagt hat. Wie viele Displays haben wir denn noch im Landesverband? Du meinst die Roll-Ups? Genau. Weiß das jemand? Meiner Kenntnis nach in der Zeit 2 in der LGS. Jep, ist auch mein Kenntnisstand. Würde ich so auch bestätigen. Also es sind die beiden, die auch immer bei den Parteitagen auch immer wieder zu sehen sind. Ich glaube, ich habe jede Menge Fotos mit mir vor diesen beiden Dingern. Vielleicht, also es gibt auch bestimmt auch Fotos von anderen Leuten vor den Dingern, aber es gibt definitiv diese 2 Stück. Die sind auch noch da. Gut. Wenn die in der LGS sind, ist das ja super, dann kann man die ja mal einfach leihweise nehmen, um das mal auszutesten, wie breit die Dinger tatsächlich sein müssten, damit die dann auch das Ding absichern. Genau, sicherlich dürfen sie nicht nur die 90er sein, das ist ganz klar. Die 60er, Entschuldigung. Okay, weitere Fragen? Gut, dann können wir das auch abstimmen, glaube ich. Mach mal wieder von unten, bitte. Immer gerne, Tatjana. Dafür. Auch dafür. Dafür. Dafür. Ich gebe meine Enthaltung. Damit ist es trotzdem angenommen. Ja, du musst das mit dem Schatzmeister jetzt nicht so übertreiben. Kein Schatzmeister, offiziell nicht. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Jetzt haben wir in der Zeile 149, also erstmal vielen Dank dafür, dann ist das Ding angenommen. In der Zeile 149 noch ein Antrag, die Nummer 460328. Unterstützung Bundestagswahl 2021, der Antragsteller Frank Gerinder, Eis11 ist im Sprechenraum. Bitte schön. Ja, normalerweise müsstet ihr, das wurde mir eben bestätigt, eine Mail bekommen haben. Es geht darum, dass ja die Fotografen aus Frankfurt bereitstehen. Wir haben eben festgestellt, wir haben nur noch 9 Wochenenden Zeit, um überhaupt die Termine zu machen. Die Kosten liegen euch eigentlich komplett vor. Ich gehe davon aus, dass wir eventuell 2 Tage brauchen und nicht nur einen Tag. Deswegen kann es nur billiger werden. Und deswegen habe ich jetzt für dieses Fotografen-Dings, um einen Termin dann zu koordinieren, die 1.500 € beantragt. Es sei denn, das Angebot, was heute zugegangen ist, würde eine andere Summe aussagen. Okay, ich habe am Rande mitgekriegt, weiß gar nicht mehr wo, dass vom Bund aus ein Fotograf organisiert wurde, der in ganz Deutschland oder ein Fotografenteam ich weiß auch gar nicht das Geschlecht, also egal. Auf jeden Fall Fotografen, die in ganz Deutschland halt die Mitglieder, Quatsch, mein Gott, unkonzentriert, die Kandidaten zur Bundestagswahl fotografieren sollen. Ich denke, es macht durchaus Sinn, wenn das ein Team macht, um halt eine gewisse, also einen gleichen Style hinzukriegen, weil es wäre schön, mal so ein Übersichtsfoto zu haben mit allen Kandidierenden zum Beispiel und was dann halt nicht so kunterbunt durcheinander aussieht. Also insofern denke ich mal, macht das auf jeden Fall Sinn. Dass jetzt hier Kosten für uns im Landesverband entstehen, war damals, war bei diesem Gespräch nicht bekannt gemacht worden. Dass es irgendjemand bezahlen muss, ist letztlich aber auch klar. Und ja, da wir halt eigentlich sowieso gemeinsame Kasse haben. Gut, gibt es noch Anmerkungen dazu? Ich kann da so viel zu sagen. Also sollte es jetzt so sein, dass das Wahlkampfbudget erhöht wird. So, der Balli kann da was zu sagen, weil er war ja im Schatzmeisterclub. Es gab damals diesen Antrag für das Budget. Das ist damals abgelehnt worden, weil es zu früh war und zu viele Fragezeichen noch hatte. So, wenn es so sein sollte, dass am 6.5. der Erhöhungsantrag natürlich läuft, dann würde diese Erstattung vom Bundeswahlkampf-Orga-Team sein. Da nicht alle Landesverbände da mitmachen, so wird es auch mit Sicherheit eine Ablehnung geben. So, und das, was einfach ist, es ist das gleiche Team, was auch die Fotos in Schleswig-Holstein gemacht hat. Also das, was euch schon mal vorgestellt worden ist. Ist nicht eine neue Person oder was auch immer. Wenn ich direkt angesprochen werde, will ich dir auch direkt antworten. Bitte. Fakt ist, der Schatzmeisterclub hat damals die Erhöhung des Budgets um 54.000 Euro oder was das war, um die 50, nennen wir es mal so, abgelehnt, weil uns kein Konzept vorgelegt worden ist. Dem ist bis zum heutigen Tage nicht so. Es sei denn, ich lese gleich noch meine Mail, die ich von Detlef bekommen habe, also von unserem Bundesschatzmeister, falls ein anderes Konzept drin ist. Das habe ich aber noch nicht getan heute. Und von daher sehe ich mich jetzt gerade außerstande, da eine vernünftige Bewertung abzugeben. Also, nur zur Info für den Rest. So, da die Entscheidung vor dem 6.5. nicht getroffen wird, so, aber wir wirklich nur noch 9 Wochen Zeit haben, bis die Fotos fertig sein müssen. Es muss im Mai, müssen die Termine festgezurrt werden. So, das heißt, wir könnten jetzt keine Vereinbarung machen. So, ich glaube, dass es wichtig ist, dass, da wir die stärkste Landesliste haben und die meisten Kandidaten haben, die auch aussichtsreich sind, wenn wir reinkommen sollten. So, und auch eventuell andere Leute dazukommen, dass geteilt wird. Für mich ist es nur wichtig, dass der Landesverband bereit ist und dann kann er auch diesen Antrag mit der Erhöhung ablehnen. So, diese Teilsummen sind eigentlich wie in der letzten Sitzung auch. So, nur wie gesagt, wann dieser Antrag jetzt vom Schatzmeisterclub gestellt wird, ich weiß nur, dass am 6.5. die Sitzung sein soll. Also müsste es ja schon verteilt sein. Ja, ich habe es heute bekommen, nur um dich zu informieren. So, aber wie gesagt, ich würde gerne und deswegen auch die Bitte darum, ja, dass wir dann wirklich einen konkreten Termin mit den Kandidaten ausmachen können, wann im Mai, und ich schätze mal, es wird das zweite oder dritte Maiwochenende sein, dass wir diesen Termin buchen und sagen einfach, wir passen uns der Kampagne der Bundesorga an. Wir haben die Fotos, die wir dann auch verwurschteln können hier und alles andere kommt ja dann später. Gut, ich hätte einen Gegenvorschlag. Also ich werde mich jetzt dem nicht anschließen. Ich werde kein Budget dafür machen, sondern bis zum 6. Mai abwarten. Ich weiß um die Diskrepanz bezüglich überhaupt Möglichkeiten zu finden, Wahlplakate zu machen in der kurzen Zeit. Also, nee. Also bei aller Liebe, ich lasse mir jetzt hier nicht die Pistole auf die Brust setzen. Nee. Tut mir leid. Also ich nicht. Ich bin nicht dafür. Okay, kurz Hinweis von mir. Ich denke, es geht nicht nur um Plakate, vielleicht das sogar am wenigsten, weil auch für Social Media und auch für eine einfache Webseite muss da ein Foto stehen. Und das sollte auch ein gutes sein und nicht eins, nicht ein Selfie vor dem Badezimmerspiegel oder sowas. Also insofern würde ich nicht nur an Plakate denken, sondern auch ganz einfach an die Webseite. Ja, gibt es aber sonst noch Meinungen? Vielleicht kann der Balli, der das Mail ja haben müsste, mal sagen, bis wann der Fotograf einen Termin bestätigt haben möchte, damit er auch noch rechtzeitig bis Ende Mai kommt. Gut, das müssen wir nicht jetzt klären und alle darauf warten. Das können wir notfalls dann noch im Umlauf beschließen. Wobei grundsätzlich ich nicht abgeneigt bin, dem Antrag hier jetzt zuzustimmen, weil er zwar die Summe, die wir beschließen würden, zweckbindet für den Fotografen, für die Fotos. Allerdings handelt es sich um ein Budget und nicht um eine zwingende Beauftragung. Sprich, wir würden uns nur die Möglichkeit schaffen, hier bis zu der angegebenen Größe halt dann einen Auftrag zu erteilen. Sollte sich das innerhalb der nächsten Wochen so rauskristallisieren, dass das sinnvoll ist und gemacht werden soll. Und wenn nicht, dann wird das Budget nicht angegriffen. Insofern wäre ich nicht abgeneigt, das jetzt hier abzustimmen und dem zuzustimmen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, die anderen? Ich nehme einfach mal die Wortmeldung, die ich schon vorhin nochmal hatte, mal raus. Wunderbar gegen was anderem gewesen. Also grundsätzlich halte ich es ja auch ganz klar für vorteilhaft, auch vernünftige Fotos von den Kandidierenden auch zu haben, die dann auch, ich sage es mal, mehr sind als ein reines, ich sage es mal, Bewerbungsfoto oder sowas. Also auch so Dinge, die dann auch mal anderweitig genutzt werden sollten. Ich persönlich habe immer nur Bauchschmerzen, wenn einfach nur Zahlen genannt werden in irgendeiner Art und Weise. Ich aber jetzt noch nirgendwo den Hinweis gefunden habe, wie es mit den Bildrechten aussieht. Wir haben auch schon aus den vorherigen Wahlkämpfen, glaube ich, auch mit persönlichen Markenrechten oder mit sonstigen Rechten, die halt nicht bei uns lagen, schon mit rumgespielt. Ob die dann auch noch billiger waren, das bezweifle ich sogar nochmal. Also ich persönlich würde auch diesem Antrag zustimmen, aber auch nur ganz klar mit dem Hinweis, es muss natürlich dann auch die kompletten Bildrechte müssten dann auch entsprechend entweder beim Kandidierenden selbst oder eben bei uns an sich liegen. Weil alles andere finde ich dann auch da total absurd. Danke für den Hinweis. Das sollte man auf jeden Fall jetzt hier als Bemerkung des Vorstands oder wo das da im Antrag immer noch angegeben werden kann, auf jeden Fall dazu schreiben. Ja, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ich gehe mal davon aus, dass ein CC BY ist, was anderes, also sprich Fotografen, Namennennung, ja, und das war's. Alles andere ist nicht, also würde ich auch nie beauftragen, sollten wir nie beauftragen. Und die Persönlichkeitsrechte bleiben natürlich beim fotografierten Menschen. Das ist völlig klar. Aber danke für den Hinweis. Okay. Wenn keine anderen Wortmeldungen kommen, dann würde ich ihn jetzt zur Abstimmung aufrufen. Nee, dann bitte ich um Verschieben, bevor die Sachen nicht geklärt sind. Und ja, tut mir leid. Es geht da jetzt erstmal nur ums Budget und nicht um die Beauftragung, oder nicht? Genau, so sehe ich das auch. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass wir den Fotografen beauftragen, sondern hier geht es nur darum, das Budget zu schaffen. Und falls wir jetzt nächste Woche, glaube ich, oder morgen gibt es zum Beispiel wieder die Bundeswahlkampfskoordinatorsitzung und nächste Woche Freitag auch. Also falls sich da irgendwie eine Handlung notwendig wäre, könnten wir handeln, aber wir müssen nicht. Nein, das ist bei euch aber falsch im Anker. Wenn ich ein Budget zur Verfügung stelle, dann darf das genutzt werden. Es darf werden, ja, aber es muss nicht. Das ist ja genau der Punkt. Es darf, aber muss nicht. Ohne Budget dürfen wir nicht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dafür im Moment kein Budget zur Verfügung stellen, bevor nicht manche Dinge geklärt sind. Und das machen wir dann im Umlauf anschließend. Obwohl 4 von 5 positiv dem entschieden sind. Ein Budget wird abgegriffen. Nee, ein Budget macht sich nicht selbstständig. Also der Auftrag muss erteilt werden von jemandem, der dazu befugt ist, und das sind nur wir im Vorstand. Das ist falsch. Wenn ich ein Budget zur Verfügung stelle, ist das gleich einem okay. Bedeutet aber nicht, dass jetzt gerade irgendwie ein Fotograf jetzt auf die Idee kommen kann. Einer nur. Elder und Daniel haben gerade zwischendurch geredet. Und es gibt noch den Hinweis, Reinhard im Sprechenraum, jetzt die Reihenfolge weiß ich aber nicht. Wenn ich mich jetzt einmischen darf, das, was der Frank sagt, ist doch ganz vernünftig. Er bildet nichts anderes als mir eine Rückstellung für eine Summe X, die vielleicht genutzt wird. Und wenn die Summe nicht genutzt wird, wird die Summe wieder ins allgemeine Budget übergeführt. Das ist nur dafür da, dass das Geld da ist. Man muss es nicht dafür ausgeben, da hat der Frank meiner Meinung nach recht. Das ist nicht gleich eine Auftragserteilung und auch nicht ein Zwang. Es ist nur ein Budget, was dazu verwendet wird, wenn die Summe fällig wird. So eine Art Rückstellung, mehr ist es nicht. Deshalb ist es auch vernünftig. Wenn man weiß, es ist, das Geld ist da. So wie wir ein Budget für einen Parteitag zum Beispiel einplanen, auch dann, wenn wir zum Beispiel noch nicht die Halle gebucht haben. Aber wir buchen ja auch erst eine Halle, nachdem wir ein Budget eingeplant haben. Wenn nämlich mal was anderes, die Kosten stehen für den Fotografen stehen da ungefähr fest. Aber ich muss den Fotografen ja nicht bestellen. Es kann ja sein, dass ich eine andere Lösung gibt. Nur das Geld muss halt da sein. Das ist eine Rückstellung, mehr ist es nicht. Für Kosten, die eventuell entstehen. Punkt. Okay, dann ziehe ich meinen Einwand jetzt zurück. Reinhold, danke für nochmal den Hinweis. Das Budget in Aussicht zu stellen, ja, dann bin ich dafür. Okay, also nicht, weiß nicht, da habe ich mich vielleicht doof ausgedrückt, aber genau so meinte ich das auch. Und so verstehe ich auch den Antrag. Und nur als kleiner Hinweis, entweder unter Vorstand Ed oder unter Bali Piraten müsste das Angebot samt der ganzen Vertragswerke eigentlich vorliegen, weil der Mark Hinz gesagt hat, er hätte es gestern oder heute Morgen losgeschickt. So, das heißt, ihr müsstet es eigentlich schon haben und es geht morgen darum, dass die Termine festgezurrt werden oder nächste Woche, und dann ist es halt zu kurzfristig, wenn das Budget nicht da ist. Ja, das haben wir jetzt gesagt. Bitte den Hinweis mit der Lizenz, also dass das eine auf jeden Fall Creative Commons oder eine auf jeden Fall freie Lizenz mit Namensnennung des Fotografen. Das wäre Bedingung. Also weitergehende Rechte würden wir dem Fotografen nicht. Ja, würde ich auch nicht machen. Genau, freie Lizenz mit Namensnennung des Fotografen. Fotografierenden, Entschuldigung. Ist nicht ganz richtig, aber irgendwie, wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, gerne. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Vielleicht diesmal von oben. Oder Tatjana, wenn du nochmal loslegst. Gerne, dafür. Ich bin auch dafür. Ja, dafür. Dafür. Dafür. Okay, danke schön dafür. So, und jetzt ist die Antragsflut heute in Zeile 183, 460330, die Nummer Sammelbildung, Einkaufswagen, Chips. Das geht aber jetzt ruckzuck, Frank, bitte. Ja, es ist uns gestern zugetragen worden, jeder wird sich daran erinnern, wir hatten mal schwarz-weiße Einkaufswagen-Chips made in China. Die haben eine Lieferfrist von ca. 10 bis 11 Wochen. Er hat das Angebot eingeholt. Wir gehen jetzt davon aus, bei kleineren Mengen würde es ungefähr 300 Euro pro Tüte kosten. Ansonsten kriegen wir deutschlandweit 100.000 Stück zusammen. Liegt es wie beim letzten Mal bei 2,6 Cent das Stück. Und bei euch ist halt nur die Frage, ich weiß nicht, wie viel bei uns noch auf Lager liegen. Wir müssen die Bestellung in der nächsten Woche muss losgehen. Und deswegen die Frage, möchte der Landesverband dieses vorfinanzieren, bis nachher dann die Kreisverbände sagen, auch wir brauchen Einkaufswagenchips? Also ich glaube, es waren jetzt wieder mehrere Fragen. Eine Frage war, ob denn noch welche vorliegen, irgendwo versteckt. Nein, alle weggekauft. Ich habe ja bei der letzten Sammelbestellung das so ein bisschen koordiniert. Wir hatten 10.000, lagen hier und sind mittlerweile alle an die verschiedenen VKV und KV verteilt und ich bin sowas von der. Wobei durchaus wahrscheinlich ist, dass die da noch vorhanden sind oder einige zumindest. Nee, ja. Kaum. Nein. Alle weg, ganz Gegenteil, die Nachfrage ist höher als du denkst. Es waren zwei Reise, die letzten großen Mengen aus dieser Charge da nochmal genommen hatten. Ich gehe davon aus, dass in beiden Kreisen, die noch existieren würden, klar ist natürlich der NRW ein bisschen größer als zwei Kreise. Dementsprechend ist bestimmt noch einiges da. Nur ist die Frage, also wir selber haben als Landesverband haben keinen mehr auf Lager. Das ist die Frage ja gewesen. Ob die jetzt vor Ort auf Lager sind oder ob die noch irgendjemand in den Schuppen liegen hat, kann ich jetzt so nie sagen, aber zumindest diese beiden Kreise dürften vielleicht genug haben, aber wir haben ja noch Rest. Also deswegen sollten wir definitiv nachbestellen. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch. Ich habe noch einen Karton vom VKV Oberhausen, aber das ist halt, wie gesagt, nur noch ein Karton. Da kann man für den ganzen LV auch nicht mehr viel mit anfangen. Also ich bin auch für Nachkaufen. Ja, und ich wollte noch 500 von dir haben. Nein, machen. Mach eine Gesamtsumme, was das kostet, wer sich darum kümmert. Und das Budget ist von meiner Seite ohne Wahlkampfkoordination von Seiten des Landesverbandes genehmigt. Was ist denn eine Tüte? Auch. Zwei Tüten, 10 Tüten. Wir haben zwei Wahlen vor uns, ne? Ja, ich glaube, die letzte Sammelbestellung war aus irgendwo 2019. Sprich ganz einfach. Wie viel tausend Stück für wie viel Geld? 30.000 würde ich vorschlagen. So. Das ist doch mal eine Maßnahme. So, und wenn du jetzt den Auftrag kriegst, 30.000 Stück mitzubestellen, dann sagst du mir den Preis. Also, und eine 10.000er Tüte 300 Euro. Bei 100.000 würde das auf 260 sinken. Das sind dann 10 Tüten. Ja, dann holen wir uns noch Niedersachsen mit dazu und bestellen gemeinsam. Wo das ist das? Deutschlandweit wird nachher die Summe erreicht werden. Aber Brandenburg hat halt zum Beispiel viele. Bayern hat auch noch aus dem alten Bestellungen. Die haben damals 400.000 Stück Ich weiß nur, dass Niedersachsen irgendwo auch, oder Schleswig-Holstein hat gesagt, 50.000. So, deswegen haben wir diese 10.000er Staffel genommen, kostet 300 €, und dann sollen die Anzahl der Tüten gemacht werden. Ja, Moment. Nachfrage. Ich habe jetzt nicht Wortmeldung geschrieben. Tut mir leid, Elder. Du sagst jetzt, Niedersachsen und noch jemand hat noch zigtausend Stück? Nee, hat er, glaube ich, nicht gesagt, sondern es sind irgendwo noch welche, aber das ist ja auch für uns in NRW relativ egal. Also ich würde, wenn du das koordinierst, Frank, du bist ja da im Thema anscheinend, für uns hier bis auf 50.000 sogar hochgehen. Nein. Weil der Hinweis mit der Landtagswahl ist natürlich völlig richtig und spätestens da werden wir wieder auf der Straße stehen und werden die alle loskriegen. Also sprich, irgendwas zwischen 30.000 und 50.000, damit halt auf jeden Fall die nächste Mengenstaffel erreicht werden kann, was den günstigeren Preis angeht, wäre mein Vorschlag. Wie viele haben wir denn letztes Mal bestellt? Das waren lediglich 10.000. Es war kein Wahlkampf. Es war, oder? Nee, genau. Und die gingen trotzdem weg. Kommunalwahl war, glaube ich. Ich glaube schon vorbei, als wir bestellt haben. Also ich denke 30.000 fände ich vollkommen in Ordnung. 50 wären für mich auch noch in Ordnung. Dann lass uns das doch einfach so festhalten, weil wie gesagt, die Dinger gehen weg. Wir verteilen die an die VKVs und Kreise weiter. Die werden nicht die LGS belasten. Insofern gibt es, glaube ich, Wichtigeres, als sich da jetzt weiter aufzuhalten. Okay. 30.000 bis 50.000, Gesamtbudget 1.000 €. 1.500 maximal. Genau. Ziel wäre halt, die günstigere Mengenstaffel zu kriegen. Wenn das in den Antrag noch reingebracht wird, dann bin ich damit einverstanden. Und dann bin ich meinen Job los, weil ich den Landesverband pleite gemacht habe. Und wie gesagt, da das immer tütenweise wirklich abgepackt ist, würde ich wirklich schon diese 10.000er Staffel nehmen und dann einfach sagen, 5 Tüten und dann reicht für NRW. Weil das nächste sind ja dann 60.000, damit die nicht jemand noch abzählen muss. Und das sind dann direkt 260 € mehr. Okay, ich glaube, jetzt ist alles gesagt, oder? Gibt es noch Fragen? Ja, nö. Gut, dann bitte nochmal abstimmen. Okay, wenn es nur mit Aufforderungen geht, bitte Tatjana. Dafür, die werden auch nicht schlecht. Ja, genau. Die schmecken auch gar nicht so gut, also die bleiben erhalten. Auch dafür. Ja, dafür. Zur Not können wir aus den Dingern irgendwas bauen. Dafür. Ja, ich bin jetzt auch dafür. Danke. Gut, ist das geklärt. Frank, du gibst dann Rückmeldung, wie viele es sein müssen, ne? Ich dachte, das wäre jetzt klar. Wir bestellen 5 Tüten, 50.000. Maximal 1.500 €. So, und wenn was, will, was? Maximal 5, okay. Fasse weiter zusammen, Entschuldigung. So, und wenn Balli sich freut und nachher nur 5 mal 260 zahlen muss, dann sind wir bei 1.300 €. So. Und wie gesagt, deswegen dann wieder zu sagen, nee, dann nimm mal eine Tüte mehr, finde ich jetzt auch blöd. Und dann würde wieder das Budget nicht reichen, dann wären wir bei 1560. Nee, also nochmal, du hast, das Ziel ist auf jeden Fall, die 100.000er Staffel zu erreichen. Wenn du die nicht, wenn die nicht erreicht wird, bitten wir nochmal um Rücksprache. Dann nehmen wir nur nämlich nur 30, damit das soweit geklärt ist. Okay, aber ich glaube, das Thema ist jetzt durch. Was denn noch, Frank? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wenn wir bei 50, also es geht um 40 Euro für 10.000 Stück. Frank, wir können das nachher nochmal genau besprechen. Es ging darum, dass es eine Sammelbestellung gibt von mehreren Landesverbänden zusammen. Einer organisiert das und das Ziel ist, dass insgesamt ein Bedarf von 100.000 zusammenkommt, damit diese günstigere Mengenstaffel erreicht ist. Für NRW wir wären bereit, bis zu 50 zu nehmen, wenn alle anderen zusammen auch nur 50 nehmen. Wenn aber alle anderen zusammen schon 70 nehmen, dann würden uns auch 30 reichen. So kommen wir auch auf den günstigeren Preis. Aber wir sollten schon jetzt überlegen, was NRW. Wir werden keine wieder zurückkriegen. Und ich kann dir sagen, wie Schleswig-Holstein, Saarland. Ich möchte weiter über Einkaufswagenchips hier. Die ja, ist gut. Warten. Macht selbst Dings. Das ist mir zu kompliziert. Mal weniger, mal mehr, mal. Du wirst das schon richten, glaube ich. Bin ich schon ziemlich von überzeugt. Okay. Einen Hinweis hätte ich doch noch dazu, bevor das gleich weg ist. Es bedeutet ja für uns ja auch immer noch, dass wir diese Einkaufswagenchips auch den jeweiligen VKVs und auch den KVs, die die Dinger bestellen, natürlich auch in Rechnung stellen. Das dürfen wir jetzt hier auch nicht vergessen. Andersrum heißt es aber auch ganz klar, wenn wir jetzt schon Bestellungen, ich sage jetzt mal, für die Dinger haben, also ich sage mal, irgendein KV kommt auf die Idee, 10.000 Stück zu bestellen, dann haben wir auch wieder nochmal Budget für weitere, ne, dann auch da. Also wenn, ich sage jetzt mal, wir jetzt in der Summe aktuell schon eine Bestellung von, keine Ahnung, von 70.000 Einkaufswagenchips bekommen, dann können wir natürlich auch noch die 70.000 noch bestellen. Also da sehe ich jetzt auch keinen Widerspruch drin, das jetzt auch schon zu machen. Man muss halt immer noch bedenken, ganz klar, die Dinger gehen dann auch zu Lasten der jeweiligen VKV und auch KV-Konten. Das war bei den letzten Dingern ja auch so. Ja. Das ja sowieso, das will das hier nicht als Landesvorstand aus dem Landesbudget nehmen, ist ja völlig klar. Es geht ja nur darum, dass das Geld irgendwo wird ja gesammelt bei dem, der das bestellt, so wie bei den anderen auch. So, ob er das vorfinanziert, nicht vorfinanziert, aber ich habe das schon verstanden. So, 50.000 werden bestellt und wenn jetzt die anderen KVs noch mehr bestellen, wird das davon abgezogen und wie gesagt, der Lagerbestand bleibt so gering wie möglich beim LV. Genau. Und kommen wir jetzt mit großen Schritten, das waren nämlich die Beschlüsse und die Anträge, vielen Dank dafür und danke, dass du die Ohren aufgehalten hast, Frank, was diese Chip-Geschichte angeht. Kommen wir zu Aktuelles aus den Kommunen. Und da gibt es was Erfreuliches. Vom letzten Mal steht da, der KV Köln hat voraussichtlich einen neuen Vorstand. Ja, hat er auch im Prinzip. Allerdings hat es da ein Problem gegeben, nämlich dass die Briefwahlstimmen nicht angekommen sind. Zunächst hieß es, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ausgerechnet zum 31.03. das Postfach gekündigt wurde, an die diese Wahlbriefumschläge halt geschickt worden sind. Und ich habe jetzt nicht versucht herauszufinden, warum das Postfach gekündigt wurde. Es hieß, es wäre ein Fehler von der Post, aber wer weiß das schon. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist dann halt das Postfach verlängert worden, aber das wird erst Ende April gültig, weil die Post braucht halt immer so lange bei der Bearbeitung. Aber in der Zwischenzeit sind dann die Briefe, und zwar alle beantragten Briefwahlunterlagen, bei einem ehemaligen Vorstandsmitglied in Köln angekommen, weil die Post nämlich noch einen Hinweis hatte, wem denn dieses Postfach gehört. Und da sie nicht die Briefe einfach wegschmeißen wollte vom gekündigten Postfach, hat sie also diese Adresse rausgesucht und die an das Vorstandsmitglied geschickt. Vielleicht auch deswegen, weil sie nämlich ein paar Mark Porto dafür noch bekommen haben. Die waren nämlich auch unfrei abgeschickt. So, das alles hat zum Ergebnis, dass die Brief und Unterlagen doch nicht verloren sind, sondern eingetroffen sind und jetzt am Samstag ausgezählt werden. Und wir sind positiv erwartungsfreudig, dass der gewählte Vorstand auch positiv abgestimmt wird. Aber das wissen wir halt auch erst am Samstag. Schön gesagt. War das alles, lieber Frank? Mit Sonstiges? Oder frag nochmal. Das war jetzt das, was ich gerade aktuell aus den Kommunen hatte, was mir jetzt gerade einfällt. Hab noch was anderes im Kopf, komme aber gerade nicht drauf. Frag aber mal in die Runde. Nun, vor wir... Jemand im Raum. Aber du warst zuerst, glaube ich. Ja, es gibt noch zwei Sachen, die wir jetzt gerade noch zu besprechen haben. Müssen wir die öffentliche Ausschreibung des Wahlkampfkoordinator besprechen gleich noch eventuell, weil deswegen sind auch einige viele im Zuhörer. Und jetzt ist mir das andere doch glatt fast entfallen. Gut, also wenn es zu den Kommunen nichts weiter gibt. Ach so. Ah, Personal immer NÖ. Okay. Ist auch kein, ja, ist eine Beauftragung, die wir ausgeschrieben haben, deswegen ist es kein Personal, aber das machen wir NÖ. Okay. Wo wir Frank dann gleich zu einladen werden, glaube ich. Ja, gut, das ist jetzt ein Punkt, da hätte ich mir noch gesagt, dass mir leider jetzt in der Woche doch zu viele Sachen dazwischen gekommen sind, dass ich mich nicht weiter damit befassen konnte. Das hätte ich mich dann gleich auch noch gefragt, wie wir dann da weiter vorgehen. Jetzt haben wir das Standardthema Sonstiges Wichtiges und ich gucke jetzt auf den Chat. Ich entschuldige mich mal, weil ich die WM-Meldung übersehen habe. Ich weiß zwar, dass du das machst, aber ich habe da nicht drauf geachtet. Und ja, Habimus Wiki-Seiten, das ist natürlich die ganz wichtige Geschichte. Jetzt haben wir gerade schon einen Termin genannt, aber dieser Termin, ja, der nächste Parteitag kommt bestimmt. Und völlig ohne den Termin kann man sich schon mal überlegen, ob man denn kandidieren möchte. Und dafür sind die entsprechenden Seiten schon eingetragen und vorbereitet und wo man sich dann eintragen kann. Und deswegen hier nochmal und auch an alle Anwesenden und bitte zum Weiterverbreiten. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen sucht Menschen, die sich im Vorstand engagieren und er sucht vor allen Dingen Menschen, die das, die sich dazu bekennen, das machen zu wollen und die das auch den anderen Mitgliedern im NRW sagen, dass sie das machen wollen und sich dann zum Gespräch zur Verfügung stellen, warum sie denn das machen oder was auch immer. Sinn ist halt, dass wir mal wegkommen von diesen Spontankandidaturen und da kommt dann einer und sagt, ich rette jetzt die Welt, sondern dass wir irgendwie anfangen, das mal ein bisschen anders vorzubereiten, dass man sich darauf freuen kann, schon man weiß, wen man dann wählt, wenn man zu einem Parteitag fährt oder wenn man sich einloggt oder auch immer. Aufruf ist halt an Interessenten, auch vielleicht solche, die es noch nie gemacht haben, die können sich auch mal vorher mit uns unterhalten, bevor sie sich jetzt eintragen als Kandidierende natürlich auch immer wieder. Aber wie gesagt, das grundsätzlich halt die Seite mit den Menschen, die sich als Daten zur Wahl stellen, hier Verantwortung zu übernehmen, sich hoffentlich mal ein bisschen füllt im Wiki und mal eine Auswahl hat, fände ich als Basisberater, der ich auch bin, auch mal eine tolle Geschichte. Insofern danke, dass die Seiten vorbereitet sind, dass das Wiki fertig ist. Und ja, jetzt kann es voll laufen. Gibt es weitere Fragen? Wir sind am Ende der Tagesordnung. Da ist noch jemand im Sprechraum. Bitte schön. Aber ich habe die Ehre, Bundesvorstand. Sehr seltene Gäste hier. Bitte. Ich war ja doch schon ein paar Mal zu Gast. Guten Abend. Ich habe eine Bitte, also einen kleinen Überfall auf euch vor. Und zwar mit dem Single Sign-On. Das habt ihr bestimmt mitbekommen, jetzt mit dem Antragsportal und so. Und ein Herzensthema von mir ist, ja, da zusätzliche Services zu bekommen. Das hatten wir unter anderem in der letzten Arbeitssitzung im Bundesvorstand besprochen. Und da war dann größere Skepsis, da jetzt sofort die größeren Blöcke aus diesen geplanten zusätzlichen Services umzusetzen. Und es wurde der Kompromiss angeboten, dass wir mit dem Mumble anfangen könnten, wenn NRW sich denn dazu bereit erklärt. Daher meine Frage an euch, wärt ihr grundsätzlich bereit, euch mit der Bundes-IT zusammenzusetzen, um diesen Mumble-Server hier mit dem Single Sign-On zu verbinden, sodass alle Piratenmitglieder einen direkten Login hier für diesen Server bekommen, einfach als Test-Case, bevor die anderen Dinge, wie zum Beispiel Cloud oder Big Blue Button, die wir natürlich auch gerne hätten, dann per Ausschreibung oder anderweitig umgesetzt werden. Und dann, wenn ihr da grundsätzlich zu bereit wärt, hätte ich noch die Frage, was für eine Umsetzung nötig wäre und wie wir das am besten machen. Gut, das wäre eine Frage. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist eine Frage, die in die Technik geht. Und ich habe zwar auch eine Frage, aber bitte, Daniel. Also, ich denke, da sind wir als Vorstand vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner, sondern der richtige Ansprechpartner ist da vielleicht tatsächlich eher die Technik, beziehungsweise unser Mumble-Administrator Pac-Man. Und diese Frage hattest du, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, auch schon mal in dem Rahmen, glaube ich, gestellt. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, was damals Pac-Man gesagt hatte. Ich meine, dass es aber in erster Linie, glaube ich, zeitliche und technische Probleme waren, die davon abhielten, Mumble da anzubinden. Generell wäre eine Bereitschaft vielleicht dazu da, aber ich meine, dass es nicht ohne weiteres technisch umsetzbar war. Und ich möchte hier an der Stelle auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir auch schon seit Ewigkeiten auf die Umsetzung der Anbindung vom Piraten-Login, also als Single Sign-On für unser Wahlsystem warten, was bisher auch immer noch nicht gemacht wurde. Uns wäre eigentlich viel lieber, das als erstes System anzubinden. Wo wir aber halt immer noch diese Gliederungsdaten brauchen, die meines Wissens mittlerweile technisch soweit fertig sind, dass sie quasi implementiert werden können und momentan eigentlich nur noch seitens des Bundesvorstands ein Okay wartet, damit jemand, der sich schon dafür bereit erklärt hat, wohl entsprechend das umsetzen kann. Und dann könnten wir damit als erstes Projekt starten. So, das ist das eine. Jetzt die Wortmeldung von Bali sehe ich jetzt tatsächlich, weil ich da jetzt deutlich drauf gucke. Ich hatte noch eine Frage, bevor die Wortmeldung da war, weil du sagtest gerade, Daniel, dass da ein Kompromissangebot gemacht wurde, jetzt hier anzufangen mit Mumble NRW. Wer hat denn dieses Kompromissangebot gemacht? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was du mit Kompromissangebot meinst. Das ging jetzt an PR02, sorry, nicht an dich. Du hattest doch vom Kompromissangebot gesprochen, in der, wo auch immer, von welcher Sitzung du eben gesprochen hattest. Ein Bundesvorstandsmitglied aus NRW. Ich war es nicht. Okay, lassen wir das so stehen. Baldi, du hattest aber auch eine Wortmeldung. Nee, ich habe die zurückgezogen, weil Daniel sich hervorragend geäußert hat. Weil ich sehe dem auch eher beschränkt gegenüber und Daniel hat sich genau richtig dazu geäußert. Und ein Landesvorstand, ein Bundesvorstand aus NRW. Du hast eben Landesvorstand aus NRW gesagt, Daniel. Das wäre kritisch. Ein Bundesvorstand aus NRW ist wieder was anderes. Ja, also ich sag mal so, ich habe grundsätzlich kein Problem, sehe aber genau wie Daniel, dass wir, glaube ich, hier im Moment die falsche Stelle sind, weil ich hätte auch gerne eine Rückmeldung von Pac-Man dazu, was denn das für ein Aufwand wäre. Und würde sogar tatsächlich auch, wie Daniel das sagte, für eine erste Anwendung etwas sehen, was nicht hier so ein Kernstück unserer Arbeit halt ist, dieses Mumble, was im Moment recht einfach zu erreichen ist, indem man es nämlich startet und dann automatisch im Raum drin ist. Ich muss sagen, dass ich Single Sign-On ein Stück weit kenne, weil sie Technischen Piraten aufgesetzt haben und nutzen. Und das ist schon mal ein bisschen nervig manchmal, dass man sich einloggen muss. Vor allen Dingen, wenn halt aus Sicherheitsgründen nach ein paar Stunden man sich erneut einloggen muss. So, das ist eine Sache der Einstellung natürlich, klar. Aber ich sag mal so, die Rückmeldung an den Bufo oder an dich jetzt wäre gemischte Gefühle. Und wir würden auf jeden Fall vor einer Entscheidung, die mit unserer Technik hier, vor allem mit Pac-Man Rücksprache halten müssen, was das für einen Aufwand bedeutet. Und möchten gleichzeitig nochmal den deutlichen Hinweis an die Bundes-IT geben, sich doch mit den Kollegen, die sich hier um VVVote kümmern, mal zusammenzusetzen, ob man nicht jetzt tatsächlich diesen, als, auch als Test, weil ich glaube, so ein Single-Sign-On-Ding, das wird nie, also eine Umwälzung, ist nie falsch, mehrfach auch getestet zu werden. Und das mit dem Voting-System halt auch jetzt mal anzufangen. Reicht dir das als Rückmeldung oder? Ich meine, wir können es ein bisschen konkreter machen. Daniel, würdest du mit Pac-Man Rücksprache halten? Ja, würde ich sagen, machen wir so. Dann versuchen wir da irgendwie mal eine Lösung zu finden. Soll ich dich anschreiben? Schreibst du mich an? Ich schreibe dich an. Meinte eigentlich den anderen Daniel. Ich schreibe aber auch gerne. Ich kann nicht abschreiben, aber bei der Technik NRW hatte ich auch schon eine Mail geschrieben, da habe ich aber noch keine Antwort. Ja, habe ich gesehen, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal auf dem direkten Weg irgendwie. Entweder wir schreiben irgendwie mal oder telefonieren oder so. Okay. Und Daniel, da gibt es auch noch einen Hinweis im Chat, falls dich das interessiert. Diesmal ist unser Daniel gemeint. Ja, das ist auch nochmal ein etwas anderes Thema, aber das Thema haben wir auch schon auf dem Schirm. Okay. Gut, dann sind wir jetzt am Ende der Tagesordnung. Und ich gucke in die Runde. Gibt es noch Meldungen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich um 21.51 Uhr die heutige Sitzung schließen, allerdings nicht ohne noch ganz schnell darauf hinzuweisen, dass die nächste am 6. Mai um 20.30 Uhr stattfindet. Wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Danke, dass ihr da wart. Danke an die Vorbereitung, danke an Frau Koll und noch einen schönen Abend.